Wir stellen Ihnen heute das neueste Hörspiel von Karl-Heinz Bölling vor, der vielen unserer Hörer als produktiver Hörspielschreiber und Anwalt der kleinen Leute bekannt sein dürfte. Das Apartment. Ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Erstens, ein Telefon schellt. Zweitens, jemand sagt etwas. Ich musste es nehmen. Jetzt bin ich drin und möchte sofort wieder raus. Aber ich habe 3 Monatsmieten Kaution diesem Vermieter gezahlt. 1560 exakt. Ein Loch. Moment, nochmal von vorne. Also, erstens Telefon schellt. Zweitens, jemand sagt etwas. Was sind Sie von Beruf, Herr... Journalist. Ich tippe, was einem im Leben so passiert. Na okay, Herr... was mich zufriedenstellt, ist, bis zum 3. jeden Monats muss die Miete auf dem Konto sein. Drittens, eine Frau mit Gepäck. Ich bekomme heute Morgen einen Anruf meines Mannes. Auto kaputt. Und mein Mann kann mich nur nicht mit dem Auto abholen, von hier. Von der Kur. Meine 6 Koffer. Ich muss mit der Bahn fahren nach Hause. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Beim Gepäck. Und bei der Zugfahrt. Überhaupt. Ich bin zuletzt vor 30 Jahren mit der Eisenbahn gefahren. Ich gestehe, ich bin zurzeit auf Hilfe angewiesen. Zug, Zug, Eisenbahn, wer will mit nach Köln fahren? Ach, schade. Die Kindheit ist futsch. Ganz absolut weg. Nun hocken die Kinder in Apartments, groß wie Pappkartons. Und starren Glotze. Sag ich ja. Ein Loch. Und kostet pro Quadratmeter 20 Mark. Geduld, Geduld. Selber schuld. Warum hast du auch kein Sesam-Öffne-Dich-Geld, du Held? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja? Warum habe ich so wenig Sesam-Öffne-Dich? Geld? Ich Held. Weil sie nicht hier sind. Weil sie mein Gepäck nicht tragen. Sie sind total am falschen Platz. Los! Kommen Sie her, zu mir. Die Koffer harren Ihrer starken Muskeln. Fassen Sie an, Sie Mann. Sie Kerl, Sie... Ein Mann fliegt durch die Luft und landet... Po! Wohl wo? In seiner Küchenzeile. Da steht er eine Weile. Nein! Dieser schöne Mann landet bei mir. Im 4. Stock vor meinem Zimmer in meinem Hotel 4 Sterne. Er trägt meine Koffer. Er erzählt. Haben Sie... Hat jemand Teil- oder Vollkasko? Vollkasko ist teuer. Er wird Teilkasko haben. Verstehen Sie? Ist das Auto ganz kaputt oder nur halb? Ist es Schrott? Wie geht es Ihrem Mann? Wann kommt das Taxi? Haben Sie noch mehr Gepäck? Ich glaube, alle 4 Stunden fährt ein Zug von hier nach Frankfurt. Wir könnten zusammenfahren. Ich wohne schon lange in Frankfurt. Verstehen Sie mich? Natürlich, verstehe ich. Sie. Wann wohnen Sie eigentlich in dem Apartment, das ich Ihnen vermietet habe? Ewig quillt die Post aus Ihrem Postdingsbums. Sie müssen lüften, heizen, da sein. oder nicht? Frage! Antwort? Keine Ahnung. In der Kützowstraße 8 hat wieder ein neuer Spielsalon eröffnet. Viertens, die erste Nacht. Was verstehen Sie unter die erste Nacht? Darunter verstehe ich diese scheiß Wohnung, wo ich trotz meiner Hundemüdigkeit nicht schlafen kann. Weil in dieser scheiß Wohnung vor mir ein Mann gewohnt hat, der was mit scheiß Pferden zu tun hat. Und deshalb stinkt diese scheiß Wohnung nach Pferdescheiße. Nach Pisse, nach Kloake, nach Schweißfuß, überall. Ja und? Für den Preis? Meine Frau hat gesagt, die Wohnung liegt günstig zur Uni, die ist das wert. Also, hier sind die Schlüssel. Zwei Haustürschlüssel, zwei Postschlüssel. Zwillinge, gleich 2 mal 2. Dummen Diddledal. Mein Gepäck. 3 Koffer. 2 Taschen. Aldi-Tüten. Ja. Meine Handtasche. 8 Teile. Wie gut, dass Sie mir helfen. Allein hätte ich es nicht geschafft. Danke. Meine Handtasche nehme ich selber. Da sind meine Papiere drin. Mein Portemonnaie, meine Schlüssel. Ich habe ein Hochbett. Morgens klappe ich es in den Schrank. Morgens hoch, abends runter. Ich habe auch einen Anschluss fürs Kabelfernsehen. Aber ich will kein Kabelfernsehen. Ich habe auch einen Anschluss für ein Telefon. Brauche ich ein Telefon? Wozu brauche ich ein Telefon? Das müssen Sie wissen. Jedenfalls habe ich alle Anschlüsse liegen lassen und jetzt sind Sie da. Nebenbei, stört Sie das Brummen? Brummen? Dröhnen! Sag nach, dröhnt die Pumpe! Im Keller hängt das Mistding. Ich habe sie noch nicht genau ordnen können, aber ich werde diese Pumpe sprengen. Puff und weg und Ruhe. Im Heizungskeller hängt das Dings, gleich bei der Eisentüre links. Ich werde nie wieder in so ein möbliertes Apartment einziehen. Alles Schutt, alles Müll. 3 Monate Kündigungsfrist. Ein Nagel in der Wand. Alles tapezieren von einem Malerfachbetrieb. Haustiere nicht erlaubt, außer Vögel und Goldhamster. Keine Haustiere erlaubt? Was ist denn das für ein ausgesprochen blödes Schwein? Fünftens, Sesam, öffne dich. Tag. Ich hätte gern ein Zimmer, groß und hell, am liebsten mit Balkon. Bad mit Wanne. Einbauküche, eben ein Appartement. Wann ist Frühstück? Frühstück um 10, gut. Ich möchte meine Ruhe haben. Keine Geräusche, kein Gestank, keine Brüllerei im Treppenhaus, kein Türen schlagen. Nette Nachbarn. Hab ich. Bekommen Sie. Sie haben ja Sesam, öffne dich dabei, da kann man alles haben. Von Wand zu Wand gehen, 4 Schritte, Klo neben der Dusche, dröhnt los der Absauger, wenn das Licht angeht. Ein Fenster, Südausblick auf die Mülltonne. Ach ja, Müll sortieren nicht vergessen, Umweltpflege. Möchten Sie die Zeitung aufs Zimmer? Kostet extra, der Service. Ich bitte darum, sehr nett von Ihnen, außerordentlich großzügig. Ich werde Sie weiterempfehlen. Die Kostenaufstellung dann bitte. Abbuchungsvollmacht oder Dauerauftrag? Beides. Die Rechnung ist schon geschrieben. Und hier? Was ist das da? Fleck auf dem Teppich? Der war wie neu. Da muss der ganze Teppich raus. Leider. 2000 Mark bezahlen Sie bar oder auch Abbuchung? Nein, ich bezahle mit meinem Leben. Verstehe. Scheck oder Kreditkarte? Weder noch. Ich haue Ihnen einfach eine runter. Dazu kann ich Ihnen nun gar nicht raten, Sie bargeldloser Hänfling, Sie. Sie haben kein Sesam, öffne dich. Das ist Ihr ganzes Pech. Gott, mein Gepäck, ja. Meine Last, was ich zu tragen habe. Das muss alles nach Hause, einfach nach Hause. Ja. Nein, in ein gemütliches Heim. Eine Familie, Kinder. Kinder sind das Salz in der Suppe des Lebens. Oh, dieses vermaledeite Gepäck. Dabei war ich doch nur 3 Wochen in Kur. Ich habe einfach zu viel Zeug. Haben Sie denn gar nichts? Keine Möbel? Hausrat? Wäsche? Ich habe dieses Appartement gemietet, weil ich meine große Wohnung gekündigt habe. Weil ich eine große Wohnung einfach nicht mehr brauchte. Diese große Wohnung von früher. Weil in dieser großen Wohnung die Gedanken durch die große Wohnung schlichen und Menschen suchten. Doch da war kein Mensch mehr. Und da kam kein Mensch mehr. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles soll versteckt sein. 5, 6, 7, wo ist seine Frau geblieben? 10, 9, 8, mit Hund und Kind davongemacht. Kinder sind sowieso nicht erlaubt. Kinder nicht erlaubt? Das ist wirklich ein ausgemachtes Arschloch. Das Bild, die Dusche, das Bett. Bei meinem Einzug packte der Vermieter ein Bild aus. Hatte ich das schon gesagt? Mhm. Er hatte also ein Bild mitgebracht, um es mir an die Wand zu hängen. Mhm. Hatte ich das schon erzählt? Mhm. Ein buntes kleines Bild mit kleinen bunten Quadraten. Habe ich das schon erzählt? Ja. Postkartengröße. Dir oder dir oder mir. Ja, gerade hatte ich geduscht und es war kein Druck auf der Leitung. Ein lauer Wasserstrahl nur kam aus der Dusche. Wollen Sie es wissen? Ja. Und das Bett ist gut. Will sagen, die Matratze ist, naja, eben gebraucht, so wie im Knast oder bei der Bundeswehr. Ein möbliertes Apartment eben. Die Möbel kosten 50 Mark extra im Monat und dann noch die Kaltkosten und die Warmkosten und die Energiekosten und der Parkplatz. Hab ich ein Auto? Nein, ich hab kein Auto. Egal. Flurputzen ist inklusive. Wer macht das? Hat er mir gesagt. Habe ich aber vergessen. Ich habe nicht zugehört. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Ich war nicht bei der Sache, habe ich vergessen. Es sind 3 Tage vorbei. Das ist lange. 3 Tage sind viel. Allein in so einem Loch. Wenn Sie eine Frau mögen, na, so lieben und so weiter. Sind Sie dann mit Ihren Gedanken bei der Sache? Hey, ich glaube, Sie haben recht, Madame. Mit Frau inklusive wäre diese Bude ganz schön. Wir könnten uns die Lage erzählen und lachen. Und naja, es wäre alles überhaupt nicht mehr so schlimm. Man könnte es sich nett machen. Ja? Sehen Sie, ändern Sie. Musik! Nein, keine Musik. Weiche Stille. Sie sind mir durchaus nicht gleichgültig. Nein, nein, durchaus nicht. Also heiraten wir gleich heute, morgen. Wir lieben uns in guten wie in bösen Tagen. Hand drauf. Ist okay. So soll es sein. Also, ich habe Zeit. Meinetwegen sofort. Soll ich mich ausziehen? Mich hinlegen? Ja. Ich sag das einfach so. Sie dürfen das nicht so ernst nehmen. Gott bewahre. Warum hält der Zug? Was ist das für eine Station? Möchten Sie hier wohnen? Spielen wir, mein Herr, spielen wir. Wir entblättern uns gleichzeitig und dann treiben wir es unter den Sitzen oder im Gepäcknetz. Wir toben durch alle Abteile wie eine Herde Wildschweine. Sie küssen mich auf den Arsch und ich küsse auch was, was Sie haben. Ist das gebongt? Na klar, gebongt und angenommen. Sitz oder Gepäck jetzt? Spitze, Vögeln bis zum Wahnsinn. Wo sind wir jetzt? Mütze, Matze, in der Rhön, glaube ich. Da das Schild. Appa, Wappa am Rübenberg. Kenn ich nicht. Liegt ganz nah bei Knuffelsdorf am Venushügel. Da bin ich zu Hause. Hereinspaziert. Da ist das Klappbett. Ein Schrank aus gepapptem Sägemehl. Das Bild aus dem Postamt. Der Stuhl aus Camping, der Tisch aus Kunststoff, das Sofa aus Bambus, alles echt Bambus, reine Natur, extra stark. Sie haben ja einen guten. Sie haben einen Bambuspüller. Ist das süß? Ein kleiner, süßer Bambusschwanz. Nein. Ein Campingständer. Ein Klappdödel aus Kunststoff. Ein Sägespann. Wenn Sie sich lustig machen wollen über meinen Dings, den Sie ja überhaupt noch nie gesehen haben, Sie, dann werde ich sauer. Oh. Und lasse ich Sie auf der Stelle mit Ihrem Gepäck hier alleine. Nein. Mache ich mich lustig über Ihre... Oh. Nein, ich verliere über Ihre... kein Sterbenswort. Oh. Ihre... ist bestimmt nicht anders als die vielen anderen Hübs auf der Welt. Oh. Darauf kommt es ja auch gar nicht an, zuerst, oder? An dieser Stelle möchte ich die niveaulose Unterhaltung über dieses Thema beenden. Hm. Ah, da, sehen Sie doch, hm? Autos. Hm. Lauter erste nagelneue Autos. Hm. Aber Sie haben ja nicht einmal ein Auto. Siebtens, Möbel. Ich bin mit, ja, immerzu von Anfang an bin ich vom Anfang meines Lebens an mit Möbeln umgegangen. Möbel, diese Möbel, diese Öbel, diese Bell, diese L, diese L. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich finde keine Ruhe. Ein Ort zum Ausruhen, ein Wort zum Ausruhen. Ein Raum, um Stille zu finden. Ein Stillraum. Eine stille Brust. Eine Möbelbrust. In Ruhe sein an einer Möbelbrust. Und das Möbel zum Stillen. Und sich nie mehr quälen. Scheiße. Scheiße. Möbel zum Abnehmen. Eiche, Birke, Eberesche. Buchen sollst du suchen. Ich erzähl dir was. Morgens. Wenn ich morgens aus dem Hause gehe, muss ich zur Schule fahren. Zu den Lehrern. Lehrer sein ist kein Zufall. Die meisten Menschen haben den Beruf freiwillig gewählt und sind meistens weibliche Lehrer. Möbel sind im Klassenraum Bänke und Schränke. Auf dem Schulhof stehen Abfalleimer und Bänke. Um die Bänke herum wächst Löwenzahn. Den reißt der Hausmeister immer aus. Obwohl der Mann kein Kaninchen, sondern eine dicke Frau mit Elefantenbeinen hat. Die sitzt immer beim Bäcker, wenn ich von der Schule nach Hause zu den Möbeln meiner Eltern fahre. Die Möbel sind gut. Erste Sahne. Gebraucht, aber in Schuss. Tipptopp. Ich kenne das nicht anders. Schon meine Eltern waren aus Eiche. Das heißt, mein Vater war aus Eiche. Meine Mutter war eine Lerche. So, und nun fröhliches Wohnen, Sie Zitterpappel. Hauen Sie ab, Sie Lerchensetzling, Sie. Mir ist sauschlecht von dem E4. Kotzübel. Kotzen im Apartment ist verboten. Aber wenn der Mann doch kotzen muss... Mitten im Wald zwischen Buchen und Eichen. Wohin soll er weichen? Ja, wo sind wir denn jetzt? Wissen Sie, wo wir sind? Wo sind wir denn hier? Achtens, ich hab die Schnauze voll. Guten Tag. Morgen, Wiedersehen, tschüss, bitte, danke. Große Tasse Kaffee oder kleine Tasse? Hören Sie, werte Frau, wenn ich nichts sage, ist immer kleine Tasse gemeint. Hören Sie? Ich sage nichts. Also, kleine Tasse Kaffee. Mensch, viel zu stark, der Kaffee. Geben Sie mir heißes Wasser. Hat hier noch nie jemand sich beschwert über diesen viel zu starken Kaffee? Nein? Nein. Die Leute trinken alle brav diesen viel zu starken Kaffee, kriegen alle einen Herzkasper. Von dem Kaffee einen Herzkasper? Nee, Wovon hast du denn die Schnauze so voll, Mister? Fragte mich das Kind. Ich antwortete dem Kind. Nicht von dem Kaffee, nein. Es ist, dass ich, wie soll ich sagen, ich weiß es selber nicht so ganz genau, was ich weiß. Ach, lass mich zufrieden. Geh nach 1957 und setz mal wieder die Wiese in Flammen. Brate dir Kartoffeln in der Asche und erschlag das Ferkel mit dem Beil. Scheuche die Tauben vom Dach und erschieße die Spatzen. Wie damals, so richtig? Oder wie heute im Fernsehen? Ja, wie damals, in echt. Aber Tür zu, Tür zu! Was schreien Sie denn so? Glauben Sie, Sie sind hier allein im Zug? Auf der Welt? Sie gehen mir auf die Nerven, wie Sie sich wichtig nehmen. Wenn Ihnen das nicht passt, okay, ändern Sie es eben. Muss ja jeder. Wenn alles im Arsch ist, was wollen Sie da noch retten? 100 Wehren und im Stuhl sitzen im Zimmer, wenn der Bürgermeister mit Blumen kommt für 10,50 Mark und mit dem Kopf wackeln? Ihre Kinder sind schon tot und Sie haben auch gar keine Verwandten mehr. Wem was erzählen? Und wer erzählt Ihnen was? Wer kennt Sie noch? Ich! Sie sind doch der Apartmentkotzer. Was? Sag das nochmal. Wer ist das? Ja, stimmt. Das ist ein Apartmentkotzer. Ein Brandstifter, Tiermörder, ein Blödmann und ein Besserwisser. Fragen Sie die Frau. Ein dreckiges Wildschwein, ein Campingdödel. Stimmt das alles? Reden Sie. Ich? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, der kommt nie irgendwo an. Oder? Ich suche manchmal Wege auf und gehe diese Wege, die ich gegangen bin mit dir, lachend, Hand in Hand, so manches Mal an Wiesen lang, an Fichten, über uns der Himmel blau, noch und bis zur Straße, freundlich. Ich gehe nun alleine, weit, und alle Wiesen sind ganz kahl vom vielen Winter her, der unser Lieb vereiset hat. Der unser Lieb was hat? Der spinnt total. Mein Gott, versteh mich doch. Was soll ich denn schreiben oder sagen hier in diesem Loch, wo jahrelang ein Pferdepfleger gewohnt und vor sich hingestunken hat? Der Pissgestank geht nie mehr raus, der Stallgeruch aus diesem... Na dann gehen Sie doch. Ziehen Sie aus, ich halte Sie nicht. Hören Sie, das sind doch Ihre Fußspuren auf dem Teppich. Der muss ersetzt werden. Na dann gehen Sie doch. Ich werde Sie nicht halten, Sie Pinke. Und wenn's mich einen Teppich kostet, hier muss ich raus. Neuntens, etwas suchen. Ich stehe auf der Straße. Kützow Straße 8. Ich suche dich, dich. Aber du hörst mich nicht. Empfängst mich nicht. Verstehst mich nicht. Hallo? Wähle 888 auf dem Telefon. Sag mir, was du willst. Und du hast es schon. Hallo? Also, Ruhe mein erster Wunsch. Zufriedenheit mein zweiter. Nein, zuerst Glück und dann Wärme, Geborgenheit, Zuneigung. Das ist Tarif B. B1 kostet 1.540 pro Einheit, aber mit Südbalkon. Flurputzen inklusive. Ich bin pleite. Nehmen Sie das auch? Pleite habe ich reichlich. Tarif A bis Z. Idiot. Ich bin müde. Ich suche einen Platz zum Ausruhen, irgendwas in aller Stille. Haben wir. Haben wir alles. Wir haben 1000 Wohnungen in allen Preislagen. Alles nur eine Frage von Masi. Sesam. Oh. Sesam, öffne dich. Mein Gepäck. Helfen Sie mir. Bitte. Mein Gepäck. Mein ganzes Gepäck. Acht Teile. Und meine Handtasche. Meine Lippenstifte. Und mein Buch. Und mein Scheck. Und meine Bonbons. Und die Schere. Und die Pullover. Und die Handschuhe. Meine Mütze. Meine Strümpfe. Die Taschentücher. Nochmal Bonbons. Tasche. Koffer. Umhang! Weg! Schuhe! Schuhe! Weg! Weg! Mein Korsett! Weg! Mein Ausweis! Mein Fahrtenschwimmerausweis! Weg! Weg! Weg! Meine Kindheit! Mein Mann! Das Auto! Weg! Weg! Alles weg! Koffer, Kleider, Schuhe, Mäntel zu verkaufen. Alles billig. Große Not. Unsere Oma, die ist tot. Sag mal, mein Kleiner, da ist doch bei der lieben Oma auch eine Wohnung frei geworden, oder? Also hören Sie mal, was machen Sie denn da? So geht das hier aber nicht. Wofür haben wir denn Makler? Ich suche nämlich eine Wohnung. Eine klitzekleine Wohnung, meinetwegen unterm Dach. Oder auch im Keller. Hauptsache, ich hab endlich... Musik! Sie hörten Das Apartment, ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Mann, Heinz Schubert. Frau, Brigitte Röttgers. Vermieter, Gerd Hauke. Kind, Jan Herrmann. Ton und Technik, Klaus Schumann und Christine Rockstroh. Assistenz, Daniela Staats. Regie, Christiane Ohaus. Dramaturgie, Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1998.